sang der kleine Finkenhahn. Herzliebchen, komm und hör mich an. Da piepste sie, komm her, mein Schatz. Im Fliederstrauch ist auch noch Platz. Ein jeder aber kann das nicht, das muss verstanden sein, Pauline. Das ist wunderschön, ja, da wird man bald Papa, Mama, Papa, Mama. Papa muss dann an der Wiege stehen, ach, wie ist das schön. Papa, Mama, Papa, Mama. Und dann schleich ich still und leise immer an der Wand lang. Leiser können's nicht die Mäuse immer an der Wand lang. Ja, so ein E-Stand macht Vergnügen immer an der Wand lang. Ich lass mir nicht unterkriegen immer an der Wand entlang.